Leider Gottes haben wir unsere jetzige Tour müssen unter ein Motto stellen, und zwar, weil so viele Ausländer so Leid erfahren, haben wir aus der Bürgerinitiative von Püttlingen gegen Ausländerfeindlichkeit angeschlossen. Und eigentlich wollte man das nicht gern machen, weil das ist alles unnötig, dass so Sachen passieren. Auf jeden Fall machen wir Unterschriftensammlung für die, und die Unterschriften kann man vorne an der Kasse machen. Und nach dem Lied müssen wir mal alle Bach machen, und dann legen wir hier noch einen Zettel hin. Wer gerne unterschreiben will, kann das dann machen. Und ansonsten sagt der Joachim das nächste Stück an. Das Stück, das wir jetzt spielen, das ist schon eigentlich schon ein sau altes Stück. Das ist schon so alt. Damals, zu der Zeit, hatte ich noch keinen Führerschein. Da musste ich immer mit dem Moped rumfahren. Und an Weihnachten haben wir immer zusammen gefeiert. Irgendwo in der Hütte haben sie Hütte gemietet an Heiligen Abend. Und sind immer voll drauf gekommen. Und einer von uns, der ist so voll drauf gekommen, der hat gedacht, ich muss hier weg, ich halte das hier nicht mehr aus. Und dann ist er mit dem Geld, wo er im Sack hat, ist er abgehauen. Und es kommt bis Gibraltar. Im Grunde waren es zwei gewesen, aber das ist nur einer zurückgekommen. Es hat sau lang gedauert, bis er zurückgekommen ist. Und darüber hat er ein Lied geschrieben. Zufälligerweise ist das mein Lieblingssänger, nämlich Tomola. Und das Stück spielen wir jetzt. Weil es ist einfach egal, ob man Engelfanger im Ausland ist oder Ausländer in Engelfanger oder in Saarbrücke, es ist immer dasselbe Gefühl. Erhellt durch kaltes Licht. Die Ratten umschwärmen diese Quellen, denn etwas anderes gibt's hier nicht. Mein Weg ist weit, die Kohle alt. Ich fühl mich einsam in dieser Häuserwald. Tagelang an einem Ort, die Menschen angeschnurrt, kalte Nächte unter Brücken, meine Straße führt durch die Einsamkeit. Oh. Pause, danke.